Im Jackson Park, nach dem Abgevettern wirtschafteten Präsidenten benannt, gab es Musik, Straßenmusiker, Bläser, Trommeln. Leute tanzten dazu, machten ihnen beiden elegant Platz. Andere ließen sich unter knalligen Schirmen in der späten Hitze die Zukunft vorhersagen. Der Fluss war ganz nah, überall stieg sein Geruch auf, ein Duft wie Jahrmarktstoffee. Sie würden bis ganz herangehen und den Blick nach Algiers genießen. Auf die große Wendestelle gen Süden. Worüber sollten sie in der kurzen Zeit, die ihnen das Leben zugestand, bloß reden? In der Stadt gibt es einen sehr netten Kleiderladen. Das war eine ungeschützte Bemerkung. Dort habe ich dieses braune Kleid gekauft. Er wird von sehr netten Libanesen geführt. Wahrscheinlich kauft eine Frau da. Er machte keine Bemerkung. Er fragte sich, ob er in den 35 Jahren oft an sie gedacht hatte. Einen unbewussten Augenblick lang, könnte man schon sagen, hatte er jeden einzelnen Tag an sie gedacht, an viele andere Dinge allerdings auch, an etwas denken, das bedeutete nicht, was die Leute immer sagten. »Was für ein juristisches Fachgebiet machst du eigentlich?« Sie sah ihn an, als spürte sie, dass ihn gerade irgendetwas leidvoll beschäftigte. »Machen, sagt man das so, ein Fachgebiet machen?« »Geht schon«, sagte er. »Seerecht«, er schwitzte sein Hemd durch. Der Schlips steckte längst in der Jackentasche. Die Brise am Fluss würde alles erfrischen. »Später.« »Schiffe«, sagte sie, um Bewunderung auszudrücken. »Supertanker«, sagte er schnell. »Vor allem versichern wir sie, ersetzen sie, verkaufen sie, holen sie manchmal vom Meeresgrund wieder hoch.« »Die wollen alle irgendwo sinken, oder?« »Wenn ich Glück habe«, sagte er. »Na, hast du doch«, sagte sie. »Du hast Glück. Schau dich an.« Sie stiegen die Betonstufen zur Flusspromenade hoch. Wie aus dem Nichts tauchten drei anmutige schwarze Jungs mit breitem Grinsen neben ihnen auf. Nicht bedrohlich, nur spielerisch, amüsiert. »Ich weiß genau, wo es die Schuh da gibt«, sagte einer von ihnen mit plötzlich anzüglichem Lächeln. »Alter Trick, ihr gefiel das.« Sie sah sie an und freute sich, dass sie da waren. »Ich auch, an ihren Füßen«, sagte Sandy, um sie zu verscheuchen. »Oh, klar, Mann«, sagte derselbe Junge. »Wo kommt ihr her, Leute?« und ließ sie durch. »Von Hintermond«, sagte er. Der alte Spruch der Leute, die von vorm Mond herkommen. »Kenn ich«, sagte der Junge, »ich kenn alles.« Sie redeten und lachten und tänzelten weg, um andere zu necken. Und dann standen sie an dem großen Fluss, wo die Luft plötzlich weit wurde und nach draußen ging, in einem Moment von Grenzenlosigkeit nach oben zog und weg, bevor sie zu dem breiten, geschwungenen, mythischen, glanzlosen Strom zurückkehrte. Die Brücken mit ihrem Tumult vor ihnen, rechts von ihnen. Die kleine Fähre, ein winziger Fleck auf halbem Weg nach drüben, nach Algiers, nicht die Hauptstadt von Algerien. Eine stetige, brütende Süße strudelte landeinwärts und ein Klang. Keiner, den man hören konnte, eher eine Kraft wie die Zeit, irgendetwas Dauerhaftes. »Oh, wow«, sagte sie und verschränkte ihre ausgestreckten Hände. Der blaue Fleck war erst mal vergessen. »Von irgendwo«, von nirgendwo hörte er die Dampforgel auf dem Flussboot. »Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep.« Er kam selten hierher, verstand aber ihre Reaktion. Ihm fiel ein, wie er aus Island nach Hause geflogen war, über den verschneiten Lappen von Grönland. Damals hatte er sich vorgestellt, er würde nie aufhören, über Länder hinweg zu fliegen. Hatte er dann aber. »Da kommen einem die Tränen«, sagte sie. Sie wollte hingerissen, entrückt, ehrfürchtig wirken. »Nein, sein.« Ganz was anderes, als das von meinem Zimmer aus zu sehen, was für ein Raum sich auftut. Sie lächelte verträumt und ließ den Blick zum blassen Himmel schweifen, dann gen Süden, wo Möwen flogen, ein Pelikan, schwarze Vögel. »Empfinde ich das richtig?« fragte sie. »Das möchte ich.« »Alles richtig«, sagte er, sein warmes Jackett überm Arm. »Aber bestimmt gibt es ein vollkommenes Richtig.« Sie atmete wieder jäh und schnell ein. »Ich weiß nicht«, sagte er. »Ich habe es einfach immer...« »Einfach immer was?« Plötzlich war sie spitz, als machte er sich wieder über sie lustig, aber diesmal ernst gemeint. Stimmte gar nicht. »Einfach gesehen«, sagte er. »Alles hier gesehen, seit Kindertagen.« Sie betrachtete die vorbeigleitende braune Fläche, als wäre sie ausgehungert danach. In dem gebrochenen, schattenlosen Licht gab es die verkleinerte Stadt hinter ihnen schier nicht mehr. So hübsch wie im Hotel sah Barbara nicht mehr aus, offenbar spürte sie das, gab aber nichts drauf. Was war ihr noch alles piepegal? Darin hatte, als sie jung war, ihr großer Reiz bestanden, weniger darin, woran ihr lag. Jetzt wirkte sie schroff dadurch. Und er? Wirkte er genauso wie früher? »Ach«, sagte sie plötzlich, als wäre es ihr gerade eingefallen, »da kriege ich Lust, dich zu küssen, Sandy. Darf ich dich jetzt küssen?« Sie wandte sich um, ihr Blick suchte sein Gesicht, als wäre er gerade aufgetaucht. Noch eine Variante von »egal«. »Nicht hier«, sagte er, und hielt sich das warme Seersucker-Jackett vor die Brust. »So«, sagte sie und setzte sich augenblicklich in Bewegung, als hätte er nicht die geringste Enttäuschung bei ihr ausgelöst. »Was tun wir, statt uns zu küssen?« Jetzt würde sie wieder nüchtern werden. »Wir gehen einfach weiter«, sie nickte. Und so gingen sie einfach weiter. Sie gingen Richtung Canal Street, gegen die stürmische Strömung des Flusses, westwärts, vielleicht auch südwärts, über die Promenade, benannt nach dem berühmten Bürgermeister mit dem Spitznamen Moon. In der blassen Frühabendbrise war tatsächlich ein Mond zu sehen, wie in Wartestellung, ohne Licht an den Himmel abzugeben. Vor ihnen lagen hohe Gebäude, die weniger stimmungsvollen Geschäftsviertel, wo auch sein Büro lag. Immer mehr Touristen. Penner angelten im abfallenden Seichten, tranken und hockten sich auf die Aufschüttung. Jetzt tauchte wie eine Erscheinung ein großer schwarzer Frachter auf unter den Brücken hervor, kränkte lautlos auf den großen Wendepunkt zu, von kleinen Booten umsorgt, faszinierend, die Unwägbarkeit des Navigierens. Nicht sehr hoch über der Wasseroberfläche puckerte ein kleines Flugzeug daher, ein Banner im Schlepptau, das allen hier unten Happy St. Paddy's wünschte, von irgendeiner Bar im French Quarter. Dabei war das doch erst in ein paar Tagen. »Muss nett sein, wenn man ihre ist«, seit sie vor einigen Minuten weitergegangen waren, ihr erster Satz. Sie klang nicht zugeneigt. »Wenn man sich um gar nichts kümmern muss«, ein Telefon klingelte, eher ein Summen in einer Tasche ihres Leinenkleids. Sie ließ sich nichts anmerken, dann hörte es auf. Er fühlte Erleichterung und wusste nicht, warum. Ihr Hinken war weitgehend verschwunden. »Wie kommst du über die Runden?«, fragte er. Einen halben Schritt hinter ihr in der warmen, beweglichen Luft ließ seine Stimme kaum vernehmen, was ihr Autorität verlieh. »Wonach fragst du genau?« fragte sie zurück und warf lächelnde Missbilligung über ihre linke Schulter, als gefiele sie sich darin. Er hatte gefragt, wollte es aber eigentlich gar nicht wissen. Er stellte sich vor, wie er wohl geschmeckt hätte, ihr Kuss. Anis, Tabak, Lustlosigkeit. Als junge Frau hatte sie sich leicht ablenken lassen, langsam beim Aufessen, beim Anziehen, beim Zuendesprechen eines Satzes oder beim Weg zum Orgasmus. Das hatte ihm nicht gefallen. Sie hatte ausschließlich Fotos von sich selbst. Eins auf einer toten Giraffe, die sie mit ihrem Vater in Afrika erlegt hatte. Ein anderes, wie sie nackt auf einer Chenille-Tagesdecke lag, von einem berühmten, vergessenen Fotografen gemacht. Nur so, sagte er auf ihre Frage nach seiner Frage, hörte sie ihn überhaupt in der heißen, dann kühlen, metallischen Brise, die sie umwehte, im Schub des Frachters kurz vor der Wende gen Süden? Jetzt hätte er sich nach der Lektüre der Sagas erkundigen können. Sie hatte ihren Gang geändert, hin zum lässigeren. Das Hinken war komplett weg. Fragst du alle Frauen, ob sie Huren sind? Und leugnen sie es alle oder nur ich? Nein, alle, sagte er und akzeptierte, dass sie ihnen einen Scherz erlaubte. Diese Zärtlichkeit hatte es immer gegeben, einander nicht zu ernst zu nehmen, wenn sie Klartext redeten. Sagen wir so, als Nicht-Antwort, antwortete sie fast fröhlich, sagen wir so, ich bin nicht sehr gut darin, aus Ex-Liebhabern Freunde zu machen. Entweder bleiben sie Liebhaber oder ich mag sie nicht. Sie ging immer noch voran. Vorhin dachte ich gerade daran, irgendwo anzukommen. Und wie viel besser ist es, als wegzugehen? Ich dachte an woanders, nicht an diesen wunderschönen Ort am Vater aller Gewässer. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Aber es ist wirklich sehr romantisch, dass du mich fragst, wie ich über die Runden komme. Jetzt gingen sie fast nebeneinander, halb im Kontakt, halb im Konflikt. Er mit Ziersackerhose und blauem Hemd, Jackett in der Hand. Sie in ihrem smarten Kleid mit gebräunten Armen und Beinen und den blauen, garantiert italienischen Schuhen. Sie schwitzte am Haaransatz vom Alkohol. Er überlegte, sie an der Schulter zu berühren, um zu ihr aufzuschließen. Er stellte sich ihre Schulter auch in der Hitze kühl vor. Inzwischen war die Stadt sehr nahe gerückt und nicht mehr belanglos, bedrängend. Er spähte das Haus, in dem sein Büro lag. Eine Tram fuhr vorbei. Der große Frachter war weit hinausgeglitten, gab sein triumphierendes, tiefes Tuba-Signal von sich und verschwand Richtung Golf. Die Brise roch jetzt nach Petroleum. Es musste fast 6 Uhr sein. In New Orleans der einsetzende Abend, wenn die Schatten sich zur Dunkelheit hin abkühlten. Eine kleine Flottille grünköpfiger Enten schaukelte am Flussrand im entspannten Kielwasser des großen Frachters. Leute, Touristen auf Parkbänken sahen den beiden nach. Ein gut aussehendes Paar, das zog immer verstohlene Blicke auf sich. Guck mal, wie die sich irren. Wir kennen das, wir kennen alles. Wie geht es deinem Vater? Fragte er jetzt nah bei ihr, er konnte sie riechen. Einmal war die Rede davon gewesen, dass sie sich kennenlernen sollten, der Vater und der neue Lebensabschnittsgefährte. Ob der Vater überhaupt noch lebte? Seiner war lange dahin. Seine Mutter allerdings nicht. Die saß allein im großen Haus in der Phillip Street, gar nicht so weit von ihnen entfernt. »Ach, Jules geht's gut«, sagte sie, als amüsierte sie der Gedanke. Oder das er fragte. Sie ließ einen Handrücken, den rechten, nicht den ledierten, an seinem Hosenbein rascheln. Viel weiter konnten sie nicht laufen. Hotels und Malls und das Konferenzzentrum lagen vor ihnen. »Meine Eltern sind beide noch nicht unter der Erde, soweit ich weiß«, sagte sie. »Meine Mutter lässt sich von schicken Jungs zu Tanzbällen ausführen und das Geld aus der Tasche ziehen. Und Jules lebt mit seiner peruanischen Frau in Locarno und schreibt einen Roman. Wolltest du das nicht auch mal tun? Dass du geschrieben hast, weiß ich noch.« »Wieder jemand anders«, sagte er. »Waren wir nicht in Hawk Bay bei ihm?« »Nicht, dass ich wüsste«, sagte er. »Aber sicher«, sagte sie, »ich weiß es ja noch. Er hat eine Schule in Kenia aufgebaut. Die Peruanerin will davon nichts wissen.« 2 Airedale-Terrier entfernten sich von ihrem jungen Besitzer und rannten zu ihnen für eine Inspektion. »So lief das hier auf der Promenade. Nette Hunde«, sagte sie, »so süß.« Er hatte ihren Namen immer noch nicht benutzt. Hier verstand sich offenbar einiges von selbst, so sein Gefühl, aber seinen Namen hatte sie benutzt. Ist es nicht wirklich heißer, als es sein sollte?« Sie fächelte mit einer Hand herum. »Wir sind hier in den Tropen«, sagte er, »so ist das halt. Und nie ganz so, wie man es will.« Wieder fehlten Worte. Ihm fiel ein, wie weit weg sie in Sekundenschnelle sein konnte, schroffe Abwendung, genau das, wozu ein vorsichtiger Vater raten würde. Er hatte selber 2 Töchter, 17 und 13, beide hatten die Unnahbarkeit im Repertoire. Aus der Ferne, aus den engen, wuselnden Straßen des alten French Quarter erklangen wieder Dudelsäcke. Die Parade hatte kehrt gemacht, die Chartres Street hinunter. Sie würden sie nicht sehen. Trommeln waren zu hören, blaue Polizeilichter blinkten. »Ah, keine Dudelsäcke, bitte«, sagte sie, »dafür ist es viel zu spät.« Noch ein Witz, den nur sie kannte. »Heißt du immer noch Barbara?« fragte er. »Miss Nagel Alex?« Wer war sie? Er fühlte sich ausgeschlossen, weil er fragte. Die Airedales waren ihm gefolgt, der Besitzer rief nach ihnen. »Lulu und Gracie, lauft nicht weg!« »Aber ja!« Sie drehte sich mitten auf der immer belebteren Promenade zu ihm um. »Barbara!« Der flache Fluss war ein Hintergrundfoto. »Wieso?« Sie strahlte, als müsste sie gleich lachen, ihre wunderschönen Augen. »Ich dachte, das müsste ich einfach wissen.« Er hatte in Erinnerung, oder falsch in Erinnerung, dass ihr Geburtsort Kansas City war. Das hatte sie zumindest vor Jahr und Tag gesagt. Konnte ebenso gut sein wie alles andere. Reagierte er jetzt anders auf sie? »Ich weiß noch, wie du gesagt hast, dass es so toll wäre, wir zwei zu sein. Und dann hast du gesagt, ich hätte bloß gemeint, es wäre so toll, ich selbst zu sein.« »Richtig.« Und ebenso schnell gab es ein kleines Gekabbel auf der Straße vor den Leuten. »Manchmal«, sagte sie, »denke ich an dich.« »Nicht sehr oft. Letzten Sommer habe ich dich in New York gesehen. Du bist über eine breite Straße gegangen, eine Avenue. Ich kam nicht bis zu dir. Natürlich warst du es nicht.« Er fuhr durchaus nach New York. Da traf er sich mit jemandem, nicht oft. »Wahrscheinlich nicht.« »Ich dachte«, sagte sie und brach ab. Zwei Leute, junge Leute, kamen vorbei, ein Mädchen, ein Junge, beide wunderschön. Sie sprachen Französisch. »Mais quand même, quand même«, sie schaute sie an, als verstünde sie ihr Gespräch. Dann merkte sie, dass sie darüber vergessen hatte, was sie sagen wollte. Vielleicht genau das, was er wissen wollte, was sie dachte. »Vielleicht«, sagte sie, »bin ich deshalb heute hergekommen, weil ich dich fast gesehen habe, aber dann doch nicht.« Strahlendes Lächeln. Schon möglich, dass das nicht weit von dem entfernt war, was sie ursprünglich hatte sagen wollen. Wieder wirkte sie, als wollte sie gleich loslachen. »Ganz bestimmt«, sagte er. »Würdest du mit mir wegfahren?«, fragte sie. »Ich habe noch nie jemanden besonders glücklich gemacht, aber ich dachte immer, dich könnte ich glücklich machen, wenn ich mich dazu entschlösse. Es wäre eine Herausforderung.« Ihr Lächeln leuchtete ohne jeden Hauch Traurigkeit. »Du siehst jünger aus als ich.« »Das stimmt nicht«, sagte er. »Ich würde dich immer noch gern küssen.« Der feuchte Wind brachte ihre Haare durcheinander. Sie schüttelte ganz kurz den Kopf, was ihr Lächeln auffrischte. Er hielt inne, um sie wirklich richtig wahrzunehmen und um sie zu küssen. Weit hinter ihnen im Gewirr der Stadt prangte das Monteleone-Schild auf seinem rechteckigen weißen Gebäude. Aus dessen Fenstern hätte sich jeder sehen können, anonym, aber deutbar. Weiter unten an der Promenade erspähte er den Priester, der mit einem frischen hellgelben Hemd und Jeans auf einer Bank saß, neben ihm ein jüngerer Mann. Er trat an sie heran und legte seine Hand, wohin er sie längst hatte legen wollen, auf ihre bloße Schulter, die sich tatsächlich kalt anfühlte, unerklärlicherweise. »Ja«, sagte er und küsste sie, beugte sich zu ihr, während sie sich in ihren blauen Schuhen reckte, dem Kuss entgegen. Sie roch süß nach Anis, ein bisschen nach Zigarette. Später, als sie wieder durch die alten Straßen zurückgingen, wurde sie gesprächig, so als hätte etwas, nicht nur ihr Kuss, eine Stimmung in ihr ausgelöst, und nun wären sie zusammen wie früher beinahe in Island. Ihm war eher frei assoziierend sein alter Juraprofessor eingefallen, der jung gestorben war. Ständig hatte er im Mittelpunkt gestanden, als Ziel von Interesse, Aufmerksamkeit, Bewunderung, Verehrung. Doch dann dauerte es nicht lange und keiner sprach mehr von ihm. Professor Lesche. Er hat einen schrecklichen Tick gehabt, war ein brillanter Kopf gewesen. Als nächstes dachte er kurz an seinen Vater, der die Familie verlassen hatte und ehrlich gesagt nie zurückgekehrt war. Er hatte sein Leben in anderen Städten gelebt, mit anderen Menschen. Ein großer Fehler. Aber dann schließt sich die Wunde irgendwann. »Was hast du erlebt, Sandy?«, fragte Barbara. »Wie würdest du das beurteilen?« Sie hatte vergessen, dass sie ihn gebeten hatte, mit ihr wegzufahren. Sie waren jetzt auf der Iberville Street, nicht weit von ihrem Ausgangspunkt, von dem geschichtenumwobenen alten Kasten, wo sie Gast war. »Ich bin nicht die Sorte Anwalt«, sagte er. Dass das weder ihre noch irgendeine Frage beantwortete, war ihm schon klar. Uns sind außergerichtliche Einigungen lieber als Urteile. »Ich finde«, sagte sie schnell und packte seinen Arm. Sie war über einen kaputten Pflasterstein gestolpert, hatte sich ein Knie aufgeschrammt, ihren hübschen Schuh ruiniert. Er hatte sein Jackett wieder an, den Schlips nicht. »Du gibst dir jede Mühe, kompliziert zu sein, während ich mir jede Mühe gebe, einfach zu sein.« Sie drückte seinen Arm fest, als suchte sie Schutz. Es war hier gar nicht so leicht, in ihren Schuhen zu gehen, aber barfuß würde auch niemand durchs French Quarter gehen. Sobald sie wieder auf ihrem Zimmer war, falls es überhaupt eins gab, würde sie diese Schuhe wegwerfen. »Du hast eine Zielscheibe auf dein Herz tätowiert«, sagte sie. »Das ist nicht kompliziert.« »Ich bin anderer Meinung«, sagte er. Sie irrte sich. »Möchtest du mit mir schlafen?«, fragte sie ganz beiläufig. Hinter ihnen auf dem Fluss ging wieder die Dampforgel los, diesmal mit einem Beatles-Song, an dessen Titel er sich nicht erinnern konnte. »Na klar«, sagte er. »Was ich dir alles beigebracht habe, das übst du jetzt mit jemand anders, oder?« Sie machte einfach weiter. Und da war wieder das kleine Keuchen beim Einatmen. Sie hatten die Drehtür erreicht, durch die sie vor höchstens einer Stunde in die Hitze hinausgegangen waren. Der große Portier in seiner blauen Uniform mit Goldquaste und Epauletten trat heran, lächelte, schob die Drehtür an. »Ich mach schon.« Ein Schwall kalter Luft drang hinaus. In der Lobby war es immer noch voll und hell. Leute wuselten umher und sangen laut. Was sie ihm alles beigebracht hatte, war ein viel zu weitgehendes Thema, um jetzt damit anzufangen. Aber sie hatte ihn nie glücklich gemacht und es auch nie versucht. Für ihn galt dasselbe. Er hatte sie nur vor ziemlich langer Zeit kurz fast geliebt. Er trat beiseite und berührte sie noch einmal an der Schulter, als sie seinen Arm losließ. Einmal hatte er ihren Namen gesagt, aber er wiederholte ihn nicht. »Ein andermal«, sagte sie etwas unsicher, während sich die Glastüren drehten. Wahrscheinlich hatte sie etwas anderes gemeint, aber egal, was sie jetzt sagte, es wäre in Ordnung gewesen. »Ja«, sagte er, als sie durch die Drehtür eintrat und machte sich auf seinen nicht allzu weiten Weg die Canal Street hoch. Auf der Fahrt Richtung Uptown, wo er mit seiner Frau und Freunden verabredet war, er würde zu spät kommen, hing er noch einem Gedanken über seinen Vater nach. Zum letzten Mal besucht hatte er ihn in dem stattlichen Haus auf der Lakeview Avenue, schon auf der North Side von Chicago, wo er mit seiner neuen Frau Irma wohnte. Sein Vater hatte sich eins von den alten, abgestuften Brownstones ausgesucht, großer Erker mit Buntglasfenstern. Es war Oktober, die Linden und Buchen verteilten sich ordentlich über den Park. Damals arbeitete sein Vater für den Zulieferer einer irischen Firma, die Küchenkeramik herstellte. Er hatte genug vom Anwaltsberuf. 2 Jahre noch, dann wurde er auf der Gangway zu einem Flugzeug sterben. Vollkommen glücklich. Ich konnte keine Minute mehr in dieser Stadt leben. Sein Vater meinte New Orleans. Deine Mutter war nicht dran schuld. Damals gab es keine Irma. Wir hatten uns einfach nichts mehr zu sagen, schon seit Jahren nicht. Ja, ich weiß, na und? Aber ich war einfach, wie sagt man, defasziniert. Das wirst du nicht verstehen. Ich hoffe, nie.